Deutschlandfunk Kultur Lesart. Der 1982 geborene Liedermacher, Kabarettist und Schriftsteller Marc-Uwe Kling erzählt seit rund 15 Jahren auf Kleinkunstbühnen Neues vom Känguru und hat für seine Geschichten 2010 den Deutschen Radiopreis und 2014 den Deutschen Hörbuchpreis bekommen. Jetzt ist ein neues Känguru-Buch erschienen und Andi Hörmann gefällt's genauso gut wie die Vorgänger. Vielen Dank. Nach den Chroniken, dem Manifest und der Offenbarung nun also der vierte Band der Känguru-Erfolgsgeschichte von Marc-Uwe Kling. Die Känguru-Apokryphen. Das, sagt das Känguru, ist ein richtiger Kacktitel. In der stichelnden Kommunikation steckt die Komik von Marc-Uwe Klings Texten. Das Känguru als Sidekick, als begleitendes Über-Ich im spitzfindigen Blick auf Alltägliches und dem Durchschauen der Welt mit all den Widrigkeiten und Absurditäten. Okay, sagt es, okay, schieß los, was sind Apokryphen? Das sind religiöse Schriften, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Das Känguru beginnt zu grinsen. Wir verstehen, sagt es. Fahre er fort? Die apokryphen Schriften waren zu unbekannt, zu widersprüchlich oder zu ketzerisch, um in den biblischen Kanon aufgenommen zu werden, sage ich. Und bei unseren unbekannten Abenteuern gibt es ja auch oft widersprüchliche Fassungen. Du meinst deine und die Wahrheit? Fragt das Känguru. Genau, sage ich. Deine und die Wahrheit. Na gut, sage ich, ich gebe zu, ganz am Anfang meiner Karriere. Welche Karriere? Oft sind es kalauernde Schenkelklopfer, mit denen Marc-Uwe Kling mit der Sprache jongliert. Immer unterhaltsam und überaus intelligent. Mit seinem Känguru hat er eine Art popkulturelles Fabelwesen geschaffen. Was bisher geschah. Es war einmal ein Punkt, an dem die Materie und Energiedichte unendlich war. Eine Singularität, in der die allgemeine Relativitätstheorie nicht galt. Dann hat es geknallt. Etwa 13,8 Milliarden Jahre später ist ein kommunistisches Känguru in mein Wohnzimmer eingezogen. Seitdem knallt es die ganze Zeit. Und wie das knallt. In einem kurzen Dialog steckt bei Marc-Uwe Kling ein ganzes Universum. Ein großer philosophischer Denker trifft auf Kinderliteratur, trifft auf Musikkultur. Nun ja, sage ich, es ist wie Benjamin gesagt hat. Wenn alle Nein zum Krieg sagen würden, dann gäb's keine Kriege. Walter Benjamin? Nee, sage ich, Blümchen. Das Techno-Mädchen? Nein, der Elefant. Das Känguru wirft eine Schnapspraline ein und schluckt sie ohne zu kauen. Das nach Schnapspralinen süchtige Känguru, dieses oft zynische, aber immer überaus sympathische Tier, ist dem Menschen immer einen Schritt voraus. Marc-Uwe Kling näselt die Figur mit verstellter Stimme, während er gleichzeitig aus der Ich-Perspektive von Begegnungen mit dem Ordnungsamt, Handwerkern und Priestern erzählt. Jeder bekommt sein Fett weg, in oftmals absurden oder auch mal musikalischen Szenen. Bratwurst, Schnitzelbrötchen, Bratwurst, Schnitzelbrötchen. Was ist das jetzt? Fragt das Känguru. Meatboxing? Die Känguru-Apokryphen sind gewitzte Unterhaltung auf hohem Niveau. Das Hörbuch dauert fast 4,5 Stunden und ist keine Sekunde langweilig. Irgendwann, gegen Ende, streifen die beiden durch den Görlitzer Park in Berlin und wollen was zu kiffen kaufen. Wie viel brauchst du? Naja, für mich und das Känguru hier, sag ich. Alter, ist ja nicht mein Business. Aber wenn du schon Känguru siehst, solltest du vielleicht nicht noch mehr einwerfen. Eine große Empfehlung, das Hörbuch Die Känguru-Apokryphen von Marc-Uwe Kling. Nun, mein liebes Känguru, sag ich, ich bin an einem Punkt meines Lebens angekommen, an dem es nur noch einen einzigen Grund gibt, aus dem ich überhaupt noch Dinge tue. Weil ich Lust darauf habe. Lust am Erzählen, am Zuspitzen von raffinierten Pointen, am Durchdringen der Welt mit scharfem Verstand. Leser und Publikum lieben Marc-Uwe Kling dafür. Und erschienen sind die Känguru-Apokryphen bei Hörbuch Hamburg und kosten 14 Euro.